Die alten Römer hatten ständig wilde Orgien, aber auch Sklaven, unangenehm. Die Samurai, die hatten schöne scharfe Schwerter, aber kein Fusel, nur grünen Tee. Ja, und die Cowboys haben schicke große Hüte, doch zu viel Stolz aufs Vaterland. Und keiner von den gerade eben hier genannten hat ein Holzbein oder eine hübsche Hakenhand. Ninjas, Ritter, Musketiere sind wir alles nicht, denn blicken wir der Wahrheit ins Gesicht. Piraten, Piraten, Piraten gehen steil. Piraten, Piraten, Piraten mega geil. Klappe auf, Maul, hör auf der Schulter, Papagei. Piraten, Piraten, Piraten mega geil. Plünderten im Norden und da war's vieles nur gar nicht warm. Die Pharaonen hatten reichlich Gold und Schätze, aber zu viel Sand und viel zu wenig Ozean. Jedi-Ritter, Spartiaten, alles nix so meins, denn auf dem Geilometer gibt's nur eins. Piraten, Piraten, Piraten gehen steil. Piraten, Piraten, Piraten mega geil. Klappe auf, Maul, hör auf der Schulter, Papagei. Messer, Säbel fechten, Bordkanonen. Beute machen, Schatz vergraben, Golddublonen. Planke laufen, Galgen stricken, Marineknast. Großmast, Besanmast und Achtermast. Totenkopf, Enterhaken, Rumtopf, Riesenkragen.